Jetzt zum Thema selber. Was ist Marktwirtschaft? Das ist ein... Es klingt auf den ersten Blick wie die selbstverständlichste Sache der Welt. Unsere Wirtschaftsweise heißt Marktwirtschaft, im Fall Deutschland sogar näher soziale Marktwirtschaft. Es scheint klar zu sein, das ist ein Name für eine Sache. Tatsächlich aber ist Marktwirtschaft schon ein vollständiges, das Wort, der Name schon ein vollständiges ideologisches Programm. Marktwirtschaft ist ein verkehrter Name für die Sache, die er bezeichnet, und enthält schon eine ganze Deutung. Und ein erster Hinweis auf die Verkehrtheit dieser Namensgebung, das habe ich in diesem Einladungsblatt gemacht, das die Kommzeitung abgedruckt hat. Der erste Hinweis darauf könnte schon mal darin liegen, dass man sich daran erinnert, dass andere Produktionsweisen wurden auf andere Weise bezeichnet, historische, die es gegeben hat. Da hat man gesagt, in einer Produktionsweise, wo es drauf ankommt, Handelsüberschüsse zu erzielen, das ist ein Merkantilsystem. Dieses zweite Beispiel. Nein, das ist ja die Stelle. Genau, Subsistenzwirtschaft ist noch sowas. Ja, da wird der Zweck, wofür produziert wird, der Zweck wird im Namen der Produktionsweise ausgesprochen. Man sagt, meinetwegen, bestimmte Drittweltländer, da ist ein großer Teil der Bevölkerung mit Subsistenzwirtschaft befasst. Ja, die ernähren sich selber durch den Landbau, den sie gerade betreiben. Andere Bezeichnungen für Produktionsweisen haben die charakteristische Stellung der Produzierenden oder auf der anderen Seite die charakteristische Stellung der Herren zum Namen für die Sache gemacht. Das ist eine Sklavenwirtschaft. Das ist die feudale Produktionsweise. Unsere Produktionsweise soll sich weder durch einen Zweck noch durch eine charakteristische Stellung der Chefs oder der Arbeitenden von anderen Produktionsweisen unterscheiden, sondern durch eine Methode des Verkehrs. Unsere Produktionsweise soll sich charakterisieren dadurch, dass der Markt, ja, wie es dann heißt, die vielen tausend Wirtschaftssubjekte vermittelt. Komisch, hat diese Produktionsweise gar keinen Zweck. Hat diese Produktionsweise gar keine charakteristische Stellung derer, die Arbeit machen oder derer, die Chefs sind. Nein, die Produktionsweise soll sich von anderen nur dadurch unterscheiden, dass in ihr die Arbeitsteilung über den Markt organisiert wird. Ist gar kein so ein Rätsel, wo das herkommt. Diese Namensgebung hat ihren historischen Grund in dem Systemvergleich, der 50 Jahre lang in Europa und in der ganzen Welt das wirtschaftswissenschaftliche, aber auch das politische Denken bestimmt hat. Verglichen hat sich die westliche Wirtschaftsweise mit der östlichen, mit derer, die die Sowjetunion organisiert hat und die ihre Satelliten hatten. Und diese Wirtschaftsweise sollte schlecht gemacht werden. Es sollte gesagt werden, die ist nichts. Aber da konnte man ja nicht gut sagen, im Kapitalismus, da gibt es viel Reiche, das ist eine feine Sache. Und dagegen steht die sozialistische Wirtschaftsweise und die gibt damit an, bei ihr geht es den Armen besser. Der Name Marktwirtschaft hat seinen historischen Grund im Systemvergleich. Und da haben sich die Produktionsweisen verglichen, nicht in der Weise, dass eben die einen sagen, wir haben was für die Armen übrig und die anderen sagen, wir haben was für die Reichen übrig. Es wäre ja wie der Aufruf, dass jeder sich fragt, auf welcher Seite stehe ich, wofür also bin ich. sondern der alte Systemvergleich, der lief so ab, dass die beiden Produktionsweisen sich wechselseitig als bessere Methoden, absurderweise als bessere Methoden fürs Gleiche verglichen haben. Man muss sagen, so ist es nun mal, wenn man einen Vergleich macht. Wenn zwei sich vergleichen, dann unterscheiden sie sich an einem gemeinsamen Maßstab. Ob es den gibt oder nicht, ob es die Gemeinsamkeit in der Sache gibt oder nicht, ist ganz gleichgültig. Der Vergleich selber behauptet eine Gemeinsamkeit. Denn ohne Gemeinsamkeit kann man gar nicht vergleichen. Ja, ist euch das schon mal aufgefallen? Wer kann schon rote Rüben und Musik vergleichen? Ja, wo es nichts Gemeinsames gibt, gibt es keinen Unterschied. Also, wenn zwei Produktionsweisen sagen, wir treten in einen Konkurrenzstreit ein und machen einen Vergleich und sagen, wer die bessere ist. Und vom Besten ganz eindeutig mit der vorausfertigen Absicht, wir beweisen, dass unsere die bessere ist. Dann unterstellen die beiden eine Gemeinsamkeit. Oder dann unterstellt der Vergleich eine Gemeinsamkeit beider. Und wenn man sagt, die westliche, die Marktwirtschaft ist effizienter, dann unterstellt man, ohne drüber zu reden, effizient in welcher Hinsicht. Zum Beispiel die Sozialisten hätten denen sicher nie bestritten, dass sie effizienter beim Ausbeuten sind. Das haben sie natürlich nicht gemeint. Niemand wollte sagen, wir machen die Leute besser fertig, wir holen aus ihnen mehr raus als ihr. Wäre ja auch kein besonders werbender Systemvergleich gewesen. Der Gedanke, das westliche und das östliche System vergleichen sich, postuliert den gemeinsamen Maßstab, den man in jeder volkswirtschaftlichen Vorlesung auch sofort hört, wenn man fragt. Die Gemeinsamkeit ist die Güterversorgung einer Bevölkerung. Es ist vollkommen klar, wenn zwei Produktionsweisen, eine besser, andere schlechter sein sollen, was ist dann des beiden Gemeinsame? Na, der selbstverständliche Zweck jeder Wirtschaft. Nämlich Versorgung der Bevölkerung mit Gütern. Es ist die Frage, ob es den Zweck überhaupt gibt in unserer Wirtschaftsweise. Macht aber nichts. Der Systemvergleich postuliert einfach, dass es diesen Zweck gibt und vergleicht mit diesem Zweck die eigene mit der Fremden. Lese ich mal ein Zitat vor von dem. Übrigens, was das jetzt ist, der ganze erste Teil des Vortrags, ist Wissenschaftskritik. Kritik der Volkswirtschaftslehre beziehungsweise ihrer allerersten Grundlage. Und es geht noch eine ganze Weile, dass es bloß die Kritik einer Ideologie ist und noch gar nicht die Rede über, was ist denn nun die Wirtschaft, in der wir leben. Sondern ich rede jetzt ewig lang über den Vergleich, der da inszeniert wird zwischen der sozialistischen Wirtschaftsweise, die schlecht gemacht werden sollte, und der kapitalistischen, die beweisen wollte, dass sie die bessere ist. Und weil sie sich nicht an ihrem Zweck vergleichen wollen, sondern an einer Leistung, deswegen werden auf einmal beide Produktionsweisen zu Methoden desgleichen, zu alternativen Methoden desgleichen. Damit steht jetzt nicht mehr Kapitalismus gegen Sozialismus, sondern Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft. Also in der Volkswirtschaftslehre gibt es gar keinen Vergleich Kapitalismus-Sozialismus. Da gibt es einen anderen Vergleich. Gibt es den Vergleich Marktwirtschaft-Planwirtschaft. Beide im Prinzip dafür da, dasselbe zu leisten, aber beide unterschiedlich leistungsfähig dabei. Also der Samuelson, ein ganz großer Volkswirtschaftslehrer der Amerikaner, der heute immer noch zu den Klassikern gehört, sagt, die Wettbewerbsordnung, also der Marktmechanismus, die Wettbewerbsordnung ist ein kunstvoller Mechanismus, der mit Hilfe eines Gefüges von Märkten und Preisen unbeabsichtigt kombiniert und das Wissen und die Handlungen von Millionen verschiedener Wirtschaftssubjekte koordiniert. Also da wird gesagt, die Marktwirtschaft wäre eine genialische Erfindung. Der Markt würde Millionen von Wirtschaftssubjekten in eine Arbeitsteilung hineinfügen und würde ihre Leistungen und ihre Bedürfnisse koordinieren, sodass die bestmögliche Kombination von Produktion und Bedürfnisbefriedigung die bestmögliche Effizienz bei der Produktion selber zustande kommt. Und das Schöne, was der Mann dann sagt, ist, er fährt fort, ohne ein denkendes und lenkendes Zentralgehirn. Da merkt man, er macht fast explizit den Vergleich mit der Planwirtschaft, die nämlich dieses lenkende Zentralgehirn ja hat, das aber, wie man immer hört, nichts leistet. Ohne ein denkendes und lenkendes Zentralgehirn löst diese Wirtschaftsordnung eines der schwierigsten Rechenexempel. Eben die Koordination der Handlungen und Planungen von Millionen von Wirtschaftssubjekten. Der Satz ohne ein denkendes Zentralgehirn ist ein schönes Bekenntnis. Der Samuelson erinnert nämlich daran, dass das, was er sagt, dass der Markt leistet, ja wirklich niemand macht. Kein Schwein koordiniert. Kein Schwein kümmert sich um die Bedürfnisse anderer. Er sagt, so ist es, ganz klar, wissen wir. Die Marktsubjekte haben andere Sorgen. Ja, an anderer Stelle steht dann, ich weiß nicht, ob es von ihm ist oder mal von einem anderen Volkswirtschaftslehrer, nein, das ist von Heinrichsmeier. Obwohl die Unternehmer aus egoistischem Gewinnstreben handeln und nicht etwa um die Güterversorgung der Bevölkerung zu verbessern, bringt der Markt dahin, dass doch die bestmögliche Güterversorgung aller zustande kommt. Was ist das für eine merkwürdige Leistung, die hier dem Markt zugeschrieben wird? Eine Leistung, von der man erstmal sagen muss, in der Marktwirtschaft gibt sie es gar nicht. Niemand koordiniert, jeder bietet am Markt irgendwas an und die ganze Koordination besteht darin, entweder er hat Erfolg oder nicht. Wenn der Verkäufer Erfolg hat, hat er Erfolg. Wenn nicht, ja, dann geht er unverrichteter Dinge heim und kann seine Ware nicht verkaufen. Wo ist hier die Koordinationsleistung? Der eine hat Erfolg, gut, hat er Glück gehabt, er trifft auf ein Bedürfnis. Der andere hat Misserfolg, na und dann wird er halt arm über seinen verfehlten Produktions- und Verkaufsversuch. Nur wer hat da was koordiniert? Gar nichts. Die Leistung der Koordination findet gar nicht statt. Weder von der Seite der Produktion aufs Bedürfnis, noch nach der anderen Seite eine Koordination des Produzierens aufs Bedürfnis hin. Denn aufs Bedürfnis wird überhaupt nicht geachtet. Wer verkauft, sucht kaufkräftige Nachfrage. Bedürfnisse, die nicht über Geld verfügen, zählen gleich gar nicht als Bedürfnis. Sie kommen nicht in Betracht. Der Markt koordiniert nicht existente Bedürfnisse und Produktion. Sondern am Markt sieht der Verkäufer, welches zahlungsfähige Bedürfnis er ausnutzen kann. Und auch beim Käufer ist das Bedürfnis nicht die Triebkraft oder der Leitfaden, sondern beim Käufer ist der Leitfaden, er muss in seinen Geldbeutel schauen und rausfinden, welche Ware er sich leisten kann. Ob er die er sich kauft, dann deswegen kauft, weil er halt nicht mehr Geld hat, um das bessere Qualitätsprodukt zu kaufen, anstatt den Schund. Oder ob sein Bedürfnis gerade nach dem Schund stand. Na, das ist doch sehr die Frage. Also bei der ganzen Koordination steht auf der einen Seite nie Produktion, die sich den Bedürfnissen anpassen will, und auf der anderen Seite stehen nicht Bedürfnisse. Die Sache noch härter auszudrücken. Der Maßstab, der Markt ist ein großer Koordinator zwischen Bedürfnissen und Produktion. Ein viel besserer, als es der Plan sein könnte. Der Gedanke der Koordination, den wirklich alle kennen und gelernt haben, er ist in Wahrheit die reine Tautologie. Es ist eine Behauptung einer Leistung, die überhaupt nicht mehr ist als das Faktum, all die Waren, die verkauft worden sind, sind verkauft worden. Für die haben sich Käufer gefunden. Ich mache den Gedanken nochmal klar. Wenn in die großartige Koordinationsleistung des Marktes sowieso bloß das kaufkräftige Bedürfnis eingeht, und das Wirkliche, soweit es über kein Geld verfügt oder über nicht genug Geld verfügt, sowieso nichts zählt. Wenn auf der anderen Seite bei der Koordinationsleistung an Produkt überhaupt bloß eingeht, was marktfähig ist, also verkaufbares Produkt ist, also eins, dessen Käufer findet, also alles das, was zu schlechte Qualität oder zu hoher Preis oder zu große Menge ist dafür, dass es am Markt abgesetzt wird, sowieso nicht eingeht in die Gleiche, ins Marktgleichgewicht. Dann ist das berühmte Marktgleichgewicht die reine Tautologie. Alles, was verkauft worden ist, hat auch einen Käufer gefunden. Für jede Ware, die weggegangen ist, ist auch ein Käufer aufgetreten. Ja, das stimmt wohl. Aber da ist der ganze Schwindel, der so zu tun, als wäre das eine Leistung. Diese Tautologie, die gilt immer. Die gilt in der größten Wirtschaftskrise, die gilt in der Hungersnot und die gilt in der Hochkonjunktur. Das Irre an dem ganzen Ding ist, der Markt ist ein besserer Koordinator als der Plan. Die Planwirtschaft ihrerseits hat das Problem überhaupt nicht, dass die Marktwirtschaft besser löst. Also, oder um die Dialektik dieses Zusammenhangs voll zu machen, ist folgendes. Die Marktwirtschaft behauptet, ein Problem zu lösen, das sie gar nicht behandelt. Die Koordination von Bedürfnis und Produktion. Und sie behauptet, ein Problem besser zu lösen als die Planwirtschaft, die dieses Problem gar nicht hat. Wer daran denkt, dass Produktion und Bedürfnis koordiniert werden müssen, der denkt sich doch beide Seiten als Dinger, die getrennt und quasi nach eigengesetzlichen Prinzipien vor sich hinwurschteln. Denk mal an die eigene Wohnung. Musst du das Bedürfnis, abgespültes Geschirr zu haben und die Produktion von Geschirr abspülen, koordinieren? Ja, da merkt man, das passt gar nicht zusammen, weil wer produziert, was er haben will, ja, da ist die Produktion das Mittel, das herzustellen, was man vorher festgestellt hat, dass man haben will. Da gibt es das Bedürfnis, zwei selbstständige Größen zu koordinieren, in ein Verhältnis zu bringen. Also gewissermaßen den drohenden Selbstlauf beider oder das drohende Auseinanderlaufen beider zu verhindern. Das Problem gibt es überhaupt nicht. Auch nach der Seite fällt was auf. Es ist eine richtige ideelle Konstruktion, zu sagen, es braucht in jeder Wirtschaftsweise einen Mechanismus der Koordination von Produktion und Bedarf. Und dann zu sagen, ja, dieses Bedürfnis der Koordination von Produktion und Bedarf kann auf verschiedene Weise befriedigt werden. Und dann zu sagen, die eine Wirtschaftsweise macht's gar nicht, aber löst's besser als die andere, die sich das vornimmt, angeblich, und dabei scheitert. Die andere hat das Problem gar nicht. Und die eine hat's auch nicht. Also da wird eine wirklich erfundene Leistung dem Markt zugute gehalten. Und wenn man genau hinschaut, worin besteht sie denn genau, die Leistung? Dann kommt die Tautologie heraus, was verkauft worden ist, hat auch einen Käufer gefunden. So nach dem Muster, das, was man losgebracht hat, danach hat es offensichtlich Bedarf gegeben. Ohne Zweifel. Nur, ist das dasselbe wie die Behauptung, die existenten Bedürfnisse und die existente Produktion sind in ein Verhältnis gerückt worden? Die existenten Bedürfnisse kommen gar nicht in Betracht und die existente Produktion, soweit sie nicht verkäuflich ist, kommt auch nicht in Betracht. Dann ist die Leistung leicht zu haben.